celebrating God. Heute möchte ich darüber reden, was es heißt, den Herrn zu feiern. And there's so much about God to celebrate in our midst. Und es gibt so vieles, weswegen wir feiern können, Gott feiern können. We've been talking about holiness this summer. Wir haben diesen Sommer über Heiligkeit gesprochen. About living out our lives. Unser Leben so auszuleben, to please God. Um Gott zu gefallen. And that's holiness. Und das ist Heiligkeit. To live out my life in a way that pleases God. Mein Leben so auszuleben, dass es Gott gefällt. I live it out intentionally. Und zwar bewusst. I live it out by grace. Durch Gnade. Every day. Jeden Tag. In little ways. In kleinen Taten. And I build momentum. Und damit baue ich ein Momentum auf. And Hebrews 12, verse 14 says that without holiness we will not see God. Und in Hebräer 12, Vers 14 heißt es, ohne Heiligkeit werden wir Gott nicht sehen. But it implies that with holiness we will see God. Und das impliziert aber auch, dass wir mit Heiligkeit Gott sehen werden. That when God is pleased with our lives, dass wenn Gott gefallen hat an unserem Leben, that he shows himself. Dass er sich dann zeigt. And oftentimes what we think pleases God doesn't actually please God. Und oft ist das, wovon wir denken, dass es Gott gefällt, das, was ihm nicht gefällt. God is pleased with humility. Gott gefällt Demut. God is not pleased with religion. Gott gefällt nicht Religiosität God oder Religion. Is not pleased when we look up to heaven and thank him that we're not like other people. Und ihm gefällt es auch nicht, wenn wir zum Himmel blicken und ihm danken dafür, dass wir nicht so sind wie andere Leute. God is pleased when we receive mercy. Gott gefällt es, wenn wir Barmherzigkeit God empfangen. God is pleased when we're cleansed. Gott gefällt es, wenn wir gereinigt werden. And when we're freed. Und wenn wir befreit werden. When we walk in liberty. Und wenn wir in Freiheit gehen. God is pleased when we discover our gift. Und Gott gefällt es, wenn wir unsere Gaben erkennen. God is pleased when we fly like eagles. Gott gefällt es, wenn wir wie Adler fliegen. When we have our strength renewed. Wenn unsere Stärke erneuert wird. In Isaiah 40, verse 31. In Jesaja 40, Vers 31. There's a lot of things that God is pleased with. Gibt es viele Sachen, die Gott gefallen? That in our religious mindset we don't imagine. Die wir in unserer religiösen Gedankenwelt uns nicht vorstellen können. God is pleased when we love the sinner. Gott gefällt es, wenn wir den Sünder lieben. When we accept people, embrace them. Und wir sie akzeptieren und umarmen. So that we can influence them. Damit wir einen Einfluss auf sie haben Not können. So that they influence us, but so that we influence them. Nicht, dass sie uns beeinflussen, aber damit wir sie beeinflussen. And most of all, und am allermeisten, God is pleased when we make disciples. Gefällt es Gott, wenn wir Jünger machen. This is why he came. Deswegen ist er gekommen. In Matthew chapter 28, in Matthäus Kapitel 28. He said, "All authority is given to me in heaven and earth." Hat er gesagt, alle Autorität ist mir gegeben im Himmel und auf der Erde. And as you are going into the world, und so wie ihr in die Welt geht, make disciples of all nations. Macht Jüngern unter allen Nationen. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Teaching them to obey all that I've commanded you. Und lehrt sie alles, allem zu gehorchen, was ich euch gelehrt habe. This was the Lord's purpose. Und das war die Absicht oder der Zweck des Herrn. As Mary was speaking about Zacchaeus last week, so wie die Mary letzte Woche über Zacchaeus gesprochen and hat. How the Lord knew his name, und wie der Herr seinen Namen gekannt and how the hat. Lord loved him. Und wie der Herr ihn geliebt hat. Right after that story it says, and the Son of Man has came to seek and to save that. Oh, he said, wait. He said, how do you say it? Gleich nach der Geschichte heißt es. Yeah, he came to seek and to save that which is lost, right? Dass der Herr gekommen ist, um das zu finden und also zu suchen und zu finden, was verloren war. Luke 19, verse 10. Lukas 19, Vers 10. That's his purpose, to seek and to save that which is lost. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. That's the purpose of the church. Und das ist auch der Zweck der Gemeinde. That's the purpose of the universal church. Und das ist auch der Zweck der universellen Gemeinde. And that's the purpose of the local church. Und auch der lokalen Gemeinde oder this der Gemeinde is, this is why we exist. Deswegen existieren wir. To make disciples of all men. Um Jünger zu machen unter allen Menschen. To become disciples of the Lord. Und um Jünger zu werden vom Herrn. I asked someone not long ago, why do you come to our church? Vor einiger Zeit, noch nicht lange her, habe ich jemanden gefragt, warum kommst du in unsere Gemeinde? He said, well, my friends are here. Und die hat gesagt, weil meine Freunde hier sind. But that's not why we exist. Aber deswegen existieren wir nicht. We are more than that. Wir sind mehr als das. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. We are here because we have a purpose. Wir sind hier, weil wir einen Zweck haben. And when we understand that and live for that. Und wenn wir das verstehen und dafür leben. And understand how much joy it brings to God. Und verstehen, wie viel Freude das Gott bringt. I think one of the most pleasing things that we can do. Eines der Dinge, die ihm am meisten gefallen, is rejoice about what the Lord rejoices about. Ist, dass wir uns daran freuen, worüber Gott sich freut. I want to show a video right now of something that happened last Sunday. Und ich möchte euch ein Video zeigen über etwas, was letzten Sonntag passiert ist. And this brings so much joy to God. Und das bringt Gott so viel Freude. Because this is what our church is all about. Weil das ist es, worum es in dieser Gemeinde geht. And as we watch this video, know that we asked permission from this person to do this. Und wenn ihr dieses Video anschaut, dann wisst, dass wir die Person um Erlaubnis gebeten haben. And I want you to keep in mind that this was the effect of all of us. Und bedenkt auch, dass das der Effekt von uns allen war. Just the fact that we are here. Allein die Tatsache, dass wir hier sind. And we'll talk about that more after you see the video. Und wir reden später weiter darüber, nachdem ihr das Video gesehen habt. Okay. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich von den Zehenspitzen bis oben so eine Gänsehaut, ein Gefühl, was ich schwer beschreiben kann. Es war einfach unglaublich. Mir sind die Tränen gekommen vor den Emotionen, das Gefühl, dass etwas, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall war es etwas sehr, sehr Schönes. Es hat mich gerührt, es hat mich einfach so wie umgehauen. Und die Manuela, stimmt, Manuela und die Mary haben für mich gebetet. Und ich habe Jesus empfangen in meinem Herzen. Und ja, es ist, ich bin befreit, ich bin frei, ich bin, irgendwie ist alles weg. Die ganze Last, eine Angst, die ich vorher gehabt habe, die ist einfach so verschwunden. Also ich bin ich bin gerettet. Ich habe das Gefühl und ich sage mir innerlich die ganze Zeit schon, ich bin gerettet. Also ich bin froh, dass ich heute dabei sein durfte und dass mich der Ali so. Ali ist mein, wie soll ich sagen, er hat mich dazu geführt. Bei ihm habe ich mich angefangen zu öffnen, wie es mir geht, wie es mir gegangen ist. Teilweise, was ich erlebt habe. Und er hat mir die Bibel gegeben vor einem Monat und habe angefangen zu lesen. Und ja, mit ihm habe ich angefangen, den Weg nach Jesus zu suchen, zu empfangen. Ja, ich bin glücklich. Wow, amazing, huh? So, using the illustration of soccer. Also verwenden wir jetzt mal die Illustration Fußball spielen. That's a goal. Das wäre ein Tor. I mean, that's a maximum goal. Das ist ein maximales Tor. That's like one of those, you know, those 15-meter goals, you know, like. Like from way out there. Das ist so wie ein Tor aus 15 Metern Entfernung geschossen. Right in the top corner, like wow, direkt like man, this is like the maximum. This is it. Das ist das Maximum, was es darum geht. This was such a team effort. Und das war so eine Teamleistung. I mean, if we just know the story of how she met Ali. Wenn wir jetzt die Geschichte kennen würden, wie sie Ali getroffen hat. But how about the people who worked on the Teestube? Oder die Leute, die bei der Teestube arbeiten. And how about the people in Germany who are financing the Teestube? Oder die Leute in Deutschland, die Teestube finanzieren. And the leadership team over there who thought of the Teestube and worked it. Leiterschaftsteam, das sich Gedanken über die Teestube gemacht hat und das dann aufgebaut hat. And the believers that went over there to help out. Die Gläubigen, die rübergegangen sind, and all those involved in our service. Und all diejenigen, die mitgeholfen who haben, are greeting, dass unser Gottesdienst stattfindet. Who are putting chairs away. Who are on the lights? Every single person. Also sowohl die Sessel herzuräumen oder wegzuräumen oder fürs Licht zuständig zu sein. All die verschiedenen Dinge. The point tonight is God is working. Der Punkt heute Abend ist, dass Gott arbeitet. Romans 8:28. Römer 8, Vers 28. For we know that God works. Wir aber wissen, dass Gott wirkt. All things to the good. Alle Dinge zum Guten. For those who love Him. Für diejenigen, die ihn lieben. Who are called according to His purpose. Die gemäß seines Zweckes berufen sind. God, it says, we know that God works. Aber es fängt an, wir wissen, dass Gott arbeitet. He's at work. Er arbeitet. Philippians chapter 2 verse 13, he's at work inside of us. Philipper 2 Vers 13, das heißt es, dass er in uns drinnen arbeitet. This goes along with Nate's message 2 weeks ago. Und das passt wunderbar zur Botschaft von Nate vor 2 Wochen. Where we please God from a place of rest. Dass wir Gott gefallen aus einem Zustand der Ruhe. And that place of rest is His grace. Und der Zustand der Ruhe ist seine Gnade. That God does it. Dass Gott es bewirkt. And we can rest in that. Und darin können wir ruhen. And when we run out of energy, und wenn wir keine Energie mehr when haben, we run out of desire, oder kein Verlangen mehr haben, that's okay. Das ist okay. Because it comes from Him anyway. Weil es kommt sowieso von ihm. And we just need to focus back on Him. Und wir müssen uns nur noch mal auf ihn zurückfokussieren. And rest. Und ruhen. Because of John 15:5. Wegen Johannes 15:5. Without me, you can do nothing. Ohne mir könnt ihr nichts tun. Abide in me and have my word abide in you. Bleibt in mir und lasst mein Wort in euch bleiben. And you will be my disciples. Und ihr werdet meine Jünger you sein. Will bear fruit. Und du wirst Frucht bringen. And bearing fruit is what makes Christianity exciting. Und Frucht zu bringen ist das, was das Christentum aufregend macht. When we see God move. Wenn wir sehen, wie Gott wirkt. Now I'll say something now I didn't say in the morning. Und ich will jetzt etwas sagen, was ich heute Morgen nicht gesagt habe. God wants to do things through you that He's not going to do through me. Gott will Dinge durch dich machen, die er nicht durch mich machen wird. God is not going to use me to do everything. Er wird mich nicht dazu verwenden, alles he's zu tun. Only using me to do some things. Er wird mich nur dazu verwenden, and einige Dinge zu tun. Every time I try something else, I do it by faith, but it's like it doesn't bear the fruit. Und jedes Mal, wenn ich etwas Neues mache, dann mache ich das im Glauben, aber es bringt nicht die Frucht hervor. Because God wants to use everybody. Weil Gott alle verwenden will. We want to see people healed. Und wir wollen sehen, wie Leute geheilt werden. We want to see miracles. Wir wollen Wunder sehen. God is working. Gott arbeitet. God wants to work through us. Aber Gott möchte durch uns arbeiten. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. 1. Korinther 3 Vers 6. It says Paul says I sowed. Da sagt Paulus, ich habe gesät. Apollos watered. Paulus hat gewässert. Apollos hat gewässert. He watered and God gave increase. Und Gott hat das Wachstum verfolgt. That's what makes our Christianity exciting. Und das macht unser Christentum aufregend. When God gives increase. Aber Gott bewirkt das Wachstum. Ali sowed the seed. Ali hat den Samen gesät. All of us watered the seed. Jeder von uns hat den Samen bewässert. I was talking to someone after service last week. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen nach dem Gottesdienst. And someone came over and said, "Hey, we need you." Und jemand kam zu mir und sagte, hey, wir brauchen dich. To pray with this girl. Um mit dieser Frau zu beten. But I was in another conversation. I just didn't feel led. Und ich war aber gerade mitten in einem Gespräch und ich habe mich nicht dazu and geleitet I just knew, gefühlt. I just knew it wasn't my thing. Und ich wusste einfach, dass es nicht meine Aufgabe war. I'm in this conversation with this person. Ich bin gerade in dieser Unterhaltung mit dieser and Person. This is important, und das ist and wichtig. Somebody will pray with that person. Und jemand andere wird mit dieser Person beten. And my wife and Manuela did. Und meine Frau und Manuela haben das gemacht. Manuela, the wife of Daria. Und Manuela, die Frau von Daria. God wants to use all of us. Gott will uns alle verwenden. You can do something no one can do. Du kannst etwas tun, was sonst keiner kann. I don't have a gift to lay my hands on someone and see them healed. Also ich habe nicht die Gabe, jemandem meine Hände aufzulegen und sie zu heilen. Because I've done it thousands of times and it doesn't work. Woher ich das weiß, ist, ich habe schon tausendmal probiert. I always pray harder and I pray harder and I again, Lord, come on, Lord, and I grab them tighter and it's like, Lord, Lord, I confess promises, like, come on, Lord, come on, you always help me to preach. Und ich habe gesagt, Herr, komm, du hilfst mir beim Predigen. You always give me messages. Dann do this. Jetzt tu das auch. Do this. Heal him. Come on. Heile die Person. And I say, come on. Why can't you give me this too? Und ich habe gesagt, komm schon. Warum kannst du mir das nicht auch noch geben? And the Lord always says, because it's a body. Und der Herr sagt immer, weil es ein Leib ist. Somebody else has that gift. Jemand anderes hat diese Gabe. I don't want you doing everything. Ich möchte nicht, dass du alles machst. I only want you doing certain things. Ich will nur, dass du bestimmte Dinge tust. I want the church to do it. Ich möchte, dass die Gemeinde das macht. There are things that you can do that God that no one will be able to do like you. Und es gibt Dinge, die nur du so tun kannst, wie sonst kein anderer. God wants to work. Gott will arbeiten. But he wants to work through us. Und Gott will durch dich arbeiten. And I want to release the church. Und ich möchte die Gemeinde loslassen, befreien. You have the freedom. Ihr habt die Freiheit. To serve the Lord, you have the freedom dem Herrn zu dienen, to believe God. Ihr habt die Freiheit, Gott you zu have glauben, the freedom to step out und ihr habt die Freiheit, aufzustehen, to speak forth und, zu sprechen, to pray for somebody, für jemanden zu beten, to believe God for something. Gott zu, etwas zu glauben. You have a spiritual gift. Ihr habt eine geistige Gabe. And that spiritual gift is not just for the church. Und diese geistige Gabe ist nicht nur für die Gemeinde. Most of us here are going to use our spiritual gift outside the church. Und viele von uns verwenden die geistige Gabe außerhalb der Gemeinde. And inside the church. Und innerhalb der Gemeinde. But God has gifted some people to create a mission out there. Aber Gott hat einige von uns vielleicht beauftragt oder ausgestattet dazu, eine Mission aufzubauen. The gifts are not just a function inside this room on Sunday. Und die Gaben sind nicht nur eine Funktion, die ihr am Sonntag in der Gemeinde ausüben könnt. Or at a small group. Oder in der Kleingruppe. Or in the choir. Oder im Chor. God wants to use your gift every single day. Gott möchte deine Gabe jeden einzelnen Tag Everywhere verwenden. You go. Überall hin, wo du God gehst. Wants to release us. Gott möchte uns freisetzen. Because God is at work. Weil Gott wirkt. And he wants to work through us. Und er möchte durch dich wirken. And we are one big team. Und wir sind ein großes All Team. Together. Alle zusammen. Every single person is a hero. Jede einzelne Person ist ein Held. Because God wants to use every single one of us. Weil Gott jeden einzelnen von uns verwenden Now when will. When we celebrate Wenn wir feiern, things that God does. So die Dinge, die Gott tut. Like the salvation of this girl last week, and I think she's here. Is she here tonight? Von der jungen Frau letzte Woche. Is she here tonight? I think she's here tonight somewhere, right? Oh, she's over here. Nice to see you. Gratulire. Perfect. Yeah. Now, I talked with Georgie on the way here today, and Heute habe ich mit George gesprochen auf dem Weg in die Gemeinde. We talked about the video and the testimony. Und wir sprachen über das Video und das Zeugnis. I said it was so awesome. It almost seems like she was a Christian already who became a Christian again. Und ich habe gesagt, das war so unglaublich, weil sie hat so ausgesehen, als ob sie schon ein Christ wäre. Because she seemed to have known the lingo. She knows the words. Sie kennt nämlich die Worte. But Mary said no. She learned the words from me. Und Mary sagte nein. Sie hat die Worte von mir gelernt. I said it's just so awesome. Ich habe gesagt, das ist so erstaunlich. And not having a Christian background to suddenly experience what we know. Und ohne christlichen Hintergrund auf einmal das zu erfahren, was wir schon wissen. God is working. Gott wirkt. And we need to celebrate what God is celebrating. Und wir müssen das feiern, was Gott feiert. And look it says in Luke chapter 15. Und schauen wir uns an, was es in Lukas 15 heißt. Starting with verse 1. Beginnend bei Vers 1. This is the New American Standard Bible and the Elberfelder. Verse 1. Now all the tax collectors and the sinners were coming near to him to listen to him. This is Jesus. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn, Jesus, zu hören. Verse 2. Vers 2. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, This man receives sinners and eats with them. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. They were displeased. Also sie hatten keinen Gefallen daran. But God was pleased. Aber Gott hatte Gefallen daran. You see, religion and God somehow don't have the same values. Also Religion und Gott haben selten dieselben Werte. That's why we have to be careful. Deswegen müssen wir vorsichtig when sein. When we decide what are we going to do to please God? wenn wir uns überlegen, was machen wir, um Gott zu gefallen? Rejecting people like this does not please God. Menschen so abzulehnen, gefällt Gott nicht. The Lord went and ate with them. Der Herr ging hin und aß mit ihnen. So he told them this parable, saying in verse 3. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: What man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? Lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis es findet. When he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Rejoice with me. Freut euch mit mir. It's our message right there. Rejoice with me. Und das ist unsere Botschaft heute Abend. Freut euch mit mir. For I found my sheep which was lost. Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Listen to verse 7. Und hört, was Vers 7. Jesus says, I tell you that in the same way, und ich sage euch, auf die gleiche Art, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than the 99 righteous persons who need no repentance. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. The word repentance, a change of mind. Und das Wort Buße verändert euer Denken. Metanoia, change your mind. Also heißt, verändere oder erneuere deinen Verstand. Change your mind about who is the Lord of your life. Also verändere deinen Verstand darüber, wer der Herr in deinem Leben ist. And who's your Savior. Und wer ist dein Erlöser? Who's the center of your life? Wer ist das Zentrum deines Lebens? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die Furcht vor dem Herrn ist der Beginn der Weisheit. And to fear the Lord means that the Lord is the center reference point of my life. Und die Furcht vor dem Herrn bedeutet, dass der Herr der Bezugspunkt in meinem Leben ist. Religious people trust themselves. Religiöse Leute glauben oder vertrauen sich selbst. You talk to somebody and you say, if you die today, where will you go? Wenn du mit jemandem sprichst und ihn fragst, wenn du heute Abend stirbst, wohin gehst du? Zum Himmel? Or hell? Where will you go? Wohin gehst du? Well, I think I'll go to heaven. I think so. Yeah. Und die Person sagt, ich denke, ich komme in den Himmel. Warum? I'm a good person. Weil ich eine gute Person bin. Wrong answer. Falsche Antwort. Boy, wrong answer. Ganz falsche Antwort. God is not looking for that. Gott sucht nicht there is no righteous person. Es gibt keine gerechte Person. You're looking to yourself for salvation. No. Du schaust auf dich selbst wegen der Erlösung. Repentance is a change of mind. Buße bedeutet Gedankenerneuerung. We hear the message of the cross. Wir hören die Botschaft des that Kreuzes. Jesus died. Dass Jesus starb. For us as the Lamb of God. Als Lamm Gottes. Sacrificed. Geopfert. So that we could receive salvation as a gift. So dass wir die Erlösung als Geschenk erhalten and können. And we say, wow. Und wir sagen, wow. I've changed my mind. Wow, ich meine Gedanken wurden erneuert. I'm going to receive that. Ich empfange das. And I'm going to have God as my reference point in my life. Und ich will Gott als meinen Bezugspunkt in meinem Leben. And that's repentance. Und das ist Buße. And all of heaven rejoices. Und der ganze Himmel freut sich. This is so cool. Let's go to verse 8. Wir sind in Vers 8. He tells the second parable. Er spricht über das zweite Gleichnis. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. And when she found it, she calls together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me, for I have found the coin which I have lost. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Verse 10. Vers 10. In the same way I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. God is rejoicing. Gott freut sich. There are people coming to him every single day in this world and he is rejoicing. Jeden einzelnen Tag kommen Menschen zu ihm und er freut sich. He's celebrating. Er feiert. As it says in verse 32. So wie es in Vers 32 heißt. These verses lead right into the story of the prodigal son. Und diese Worte führen direkt in das Gleichnis vom verlorenen Sohn. And the story ends with verse 32. Und dieses Gleichnis endet mit Vers 32. The father speaking to the older brother. Der Vater spricht zum älteren Bruder. But we had to celebrate and rejoice. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. For this brother of yours was dead. Denn dieser dein Bruder war tot. And has begun to live. Und ist wieder lebendig geworden. And was lost and has been found. Und verloren und ist gefunden worden. The devil wants to discourage us. Und der Teufel will uns entmutigen. That's how he destroys the work of God. So zerstört er das Werk Gottes. He wants to discourage us. Er will uns entmutigen. By durch keeping us ignorant of what God is doing, indem uns ignorant oder unwissend darüber hält, was Gott wirkt, or by keeping us indifferent to what God is doing, oder er macht uns gleichgültig dem gegenüber, was Gott God wirkt. God is at work. Gott arbeitet. And we need to talk about it. Aber wir müssen darüber reden. We need to give testimony or give praise reports. Und wir müssen Zeugnisse geben oder Lobpreis. What God does in your life encourages me. Das, was Gott in deinem Leben macht, ermutigt mich. And when we see God moving, und wenn wir sehen, wie Gott and we begin bewegt, to celebrate the things that God is celebrating, und wenn wir anfangen, das zu feiern, was Gott feiert, we should always be celebrating these things as a church. Dann sollten wir als Gemeinde immer diese Dinge feiern. We want to hear your story. Wir möchten deine Geschichte and hören. And if we can just discipline ourselves as a church, und wenn wir uns als Gemeinde nur dazu disziplinieren könnten, to come up and just give my story real quick. Einfach nur Bingo. Aufzustehen und ganz kurz meine Geschichte right zu erzählen. Right to the point. Direkt auf den Punkt gebracht. I had this person share their story one time. I said, "Can you just share that for 5 minutes?" Und vor einiger Zeit habe ich eine Person gebeten, dass sie für 5 Minuten lang ihre Geschichte erzählt. Yeah, 5 minutes. Ich so, ja klar, 5 Minuten. 24 minutes later. Und 24 Minuten später. I was looking at them. Habe ich sie angesehen. And they just kept going. Und sie haben weitergemacht und weitergemacht. And afterwards, I said, "Did you not see the clock?" Und nachher habe ich sie gefragt, hast du die Uhr nicht gesehen? Yeah, I saw it. Und sie hat gesagt, doch, did ich habe sie gesehen. See my face? Und hast du nicht mein Gesicht gesehen? Yeah, I saw it. Und ich so, ich habe es gesehen. Why didn't you stop? Warum hast du nicht aufgehört? I couldn't. Ich konnte nicht. Okay. All right. See, that's discouraging. Und das okay. ist entmutigend. But if we can just discipline ourselves, hey, come up and just share what God did. Und wenn wir uns dazu disziplinieren könnten, kurz nur aufzustehen und zu erzählen, was Gott getan hat. Well, I was born. Als ich geboren wurde. No. Just get right to the story. Nein, right to the story. Geschichte. I was once counseling this person. They said, "I have 2 questions for you." Einmal da habe ich Seelsorge mit dieser Person gemacht und gesagt, ich habe 2 Fragen für dich. I said, "Okay, give me the question." Sie hat 2 Fragen an mich gestellt. Ich habe gesagt, okay, fang an. And they said, "Well, when I was 6 years old." Als ich 6 Jahre alt war. I said, "No, that's not the question. Give me the question." Ich so, nein, das ist nicht die Frage. All right, I'm getting to it. Ich komme zur Frage. When I was 8 years old, als ich 8 Jahre alt war, I'm telling you, 45 minutes later, I said, "What is the question?" Und 45 Minuten später habe ich nochmal gesagt, was ist jetzt I'm die Frage dabei? It. I said, "No, don't come to it. Just say it. Just say the question." Und dann sag einfach die Frage. So if we come up, also and, wenn wir and this would be wonderful if we just can come up and say, "You know what God did in my life? Boom, bingo, here it was is." Was ist wunderbar, wenn wir einfach also hervortreten und sagen, wisst ihr, was Gott in meinem Leben getan hat? We need this. We need to celebrate what God is doing. Und wir müssen das feiern, was Gott tut. Because when we celebrate what God is doing, weil wenn wir feiern, was Gott tut, it encourages the rest of us to really, really live godly. Dann ermutigt es alle anderen, wirklich gottgefällig zu leben. Because weil without holiness, we will not see God move. Ohne Heiligkeit werden wir nicht sehen, wie Gott sich bewegt. Chapter 12, verse 14. Hebräer 12, 14. Without holiness you will not see God. No one will see God. Ohne Heiligkeit wirst du Gott nicht sehen. But with holiness, aber mit Heiligkeit, if we are living our lives to please him, wenn wir unsere Leben so leben, um Gott zu gefallen, we will see him. Werden wir ihn sehen. And we will see him move in our midst. Und wir werden sehen, wie er sich in unserer Mitte bewegt. I was saying this last week that I had pizza with somebody a couple weeks ago. Und letzte Woche habe ich davon erzählt, dass ich mit jemandem Pizza gegessen habe vor einigen Wochen. And they were so excited about giving their life to Christ. I said, "Where did you get saved?" Und sie war so aufgeregt darüber, wie sie ihr Leben Christus gegeben hat. Und ich habe sie gefragt, wo hast du dich bekehrt? I said, when? Also wann? And they said 2006. Und sie haben gesagt 2006. I said where? Ich habe gesagt wo? Right in the church. Und sie haben gesagt direkt in der Gemeinde. I said, what do you mean? Also was meinst they du said, damit? Well, you preached the message and then you prayed a prayer. Naja, du hast gepredigt und danach hast du das Gebet gesprochen. I just prayed the same prayer in my own language. Und ich habe dasselbe Gebet in meiner Sprache gesprochen. And I said, and what happened? Und was ist passiert? They said, I'm filled with the Holy Spirit. Na, ich wurde gefüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus came into my life. Jesus kam in mein Leben. I said, does anybody know this? Und ich so, hat das irgendjemand bemerkt? No. Nein. I said, come on, you gotta tell everybody this. Du musst das jedem erzählen. This is a goal, man. Das we gotta celebrate Tor. This. Wir müssen es feiern. This will encourage everybody. Das wird jeden ermutigen. This will encourage everybody that comes and prepares a service. Das wird auch jeden ermutigen, der hierher kommt und mithilft, den Gottesdienst. This will encourage everybody who puts chairs away after. Und das wird jeden ermutigen, der später like, dann die come Sessel on, man. Zusammenstellt. God is moving in our midst. Let's get involved. This is cool. Und die Leute sagen dann, kommt schon, Gott wirkt in unserer Mitte. Erbringen wir uns ein. I mean, if God is not moving, then our Christianity is dead. Wenn Gott nicht, sich nicht, nichts bewegt, dann ist unser Christentum tot. But he is moving. Aber er bewegt sich. And he moves in my life, he moves in yours, but we don't say anything. Und er bewegt sich in meinem Leben und in deinem Leben, aber wir sagen nichts. So we are ignorant of what God is doing in our midst, even though he's moving. Und so erkennen wir nicht, was Gott wirkt. And the second thing is the devil wants to, he wants to keep us ignorant, and number two, he wants to keep us indifferent. Und ist zum zweiten Punkt, also der Teufel will nicht, dass wir ignorant sind dem gegenüber und dass es uns gleichgültig ist. And he gets us to be indifferent by distracting us. Und es wird uns gleichgültig, indem er uns ablenkt. By rejoicing about things that are not eternal. Dass wir uns über Dinge freuen, die keinen Ewigkeitswert haben. I mean, the World Cup is great. Ich meine, der Fußball-WM ist we toll. All, everybody enjoys it. Jeder it's really darüber. Cool. But to put your whole life into that? Aber dein ganzes Leben darauf hin. I mean, there are eternal issues. Da gibt's ewige Sachen. People are lost. Menschen gehen verloren. And when someone comes to Christ, und wenn jemand zu Christus kommt, wow. But you know what precedes that? Aber wisst ihr, was darüber hinausgeht? Someone visiting. Jemand, der zu Besuch kommt. So that's like a mini goal, you know? Das ist so wie ein kleines Tor. Somebody visiting, like we have visitors. Also wir haben Gäste. You know, some churches never have visitors. Manche Gemeinden haben keine Gäste. Honestly, some churches, I've talked to people, they have like one person come a year. Also ehrlich, ich habe schon mit Menschen darüber gesprochen. Manche Gemeinden, da kommt ein Gast in einem Jahr. And when there's a visitor, it's like, hi, what are you doing here? Und wenn ein Gast kommt, dann ist so, hi, was machst du hier? When someone is visiting us, we should, like, yeah, wenn wow, jemand zu Besuch cool. kommt, dann sollten wir uns freuen darüber. That's a goal, that's something to rejoice about. That's a great pass. Das ist auch etwas, worüber wir uns freuen können. Also that's like super footwork, you know? Das ist tolle Beinarbeit. That's like great defensive play. Das ist großartiges that's like worth clapping, you know, like, wow, some people are visiting. Das ist etwas, worüber man applaudieren kann. And if we celebrate it, then we should go to them. Und wenn wir das feiern, dann sollten wir zu ihnen hingehen. Let's be the kind of culture where when people come, they're new, that we're hospitable. Und wir sollten diese Kultur entwickeln, dass wenn jemand Neues da ist, dass wir gastfreundlich sind. That we always have our radar on for people who are just hanging around, not talking to somebody. Dass wir unseren Radar aktivieren für Leute, mit denen keiner redet. And if you're talking to your friends, you have your friends. Und wenn du mit deinen Freunden redest, ist es auch okay. You can just say, hey, just wait a minute. See that guy over there? I think they're kind of like just lost or something. I'll just go over. Be right back. Ja, und du kannst dann sagen, okay, aber da drüben ist diese eine Person, die ein bisschen verloren wirkt, ich gehe mal rüber zu der. And that's an expression of rejoicing. It's like we're so happy that they're here. Und das ist auch ein Ausdruck der Freude, weil du bist so froh, dass sie hier ist. It's, you know, sometimes I talk to people and they say it's so difficult to connect in the church. Und manchmal sagen mir Leute, dass es so schwierig ist, in die Gemeinde mit Menschen zu connecten. We should help people. We should help people. Und dabei sollten wir den Menschen helfen. When people should be saying, you know what I love about CEG, you go there and you can just meet people. Und ich wünschte mir, dass die Menschen sagen würden, es ist so toll in die CEG zu sehen, also lernst du da und neue Leute kennen. They really purpose, they're intentional. You und see? Sie beabsichtigen das. They're intentional. Sie beabsichtigen das. God rejoices about guests. Und Gott freut sich über Gäste. Read Matthew chapter 22. Liest Matthäus 22. You read the parable about the wedding feast. Da liest du das Gleichnis über die Hochzeit. And he sent out his invitations. Und er sandte seine Einladungen aus. And the people who were invited didn't want to come. Und die Leute, die eingeladen waren, wollten nicht kommen. So the king was angry. So wurde der König zornig. And he said, look, you go to the highways and you and the byways, go out there and invite anybody who wants to come. Und er sagte, geht hin auf die Wege und die Absagungen und ladet jeden ein, der kommen will. I want my house full. Ich möchte, dass mein Haus voll invite ist. Invite them all. Lade sie alle invite ein. Them. Lade sie this alle is ein. What the Lord rejoices. Darüber freut sich der Herr. And when we begin to rejoice und wenn wir uns beginnen, about darüber what zu freuen, the Lord rejoices about, worüber sich der Herr freut, it's pleasing to God. Dann gefällt das Gott. I mean, could you imagine all of heaven is rejoicing about a salvation? Könnt ihr euch vorstellen, wenn der ganze Himmel sich darüber freut über eine Errettung? And we're like, oh, wow, that's cool. Yeah, cool. Und wir sagen, yeah. Wow, das ist cool. Wow, that's cool. Yeah. Das ist wirklich cool. Wow, yeah, all right, yeah. Okay, super, passt. I guess that happens here. We're a church. Yeah. Glaub, okay. Das passiert halt hier, das ist in einer Gemeinde. Yeah, yeah. Hey, I'm happy. Yeah. Ja, ich bin, okay. Ich freue mich. Yeah, like, wow, yeah, okay. Wow, no, super. It should be like, this is why we exist, you know? Nein, deswegen existieren right? Wir ja. This is like, we pray about these things. Deswegen beten wir für diese Sachen. We believe God for these things. Wir glauben Gott für diese Sachen. We expect God for these things. Und wir erwarten von Gott diese in Sachen. The morning, I asked everyone in the morning service, let's be praying this week with expectation for next Sunday. Und ich habe die Leute in der Früh heute aufgefordert, lasst uns diese Woche mit Erwartung für nächsten Sonntag beten. That God does something. Dass Gott etwas bewirkt. That we're praying that God moves and we're praying that we'll be a part of it. Und wir beten, dass Gott sich bewegt und wir beten dafür, dass wir ein Teil davon sind. Right? God wants to move through us. Und Gott will durch uns bewegen. Every single one of us have a different gift. Jeder von uns hat eine andere Gabe. There's 10% of us have, someone said that 10% of the church has the gift of evangelism. Jemand hat mal gesagt, dass 10% der Gemeinde hat die Gabe der Evangelisation. So that means you're the kind of person that irritates people. Das heißt, du bist diese eine Person, die andere Menschen irritiert. You drive people crazy. Du machst Menschen verrückt. Because everywhere you go, you're always talking about Jesus to somebody. Weil egal wohin du gehst, du redest immer mit irgendjemandem über Jesus. And you're inviting people because it's like it's just you. It's like und du lädst Menschen ein, aber einfach nur deswegen, weil das du bist. I know people like that in the church. Und ich kenne solche Menschen. Maybe you're like that. Und vielleicht bist du so. God made you like that. Und Gott hat dich dann so beabsichtigt, so gemacht. Most of what we do is watering. We're watering. We're watering. Und das meiste, was wir machen, ist zu bewässern. Every handshake we give someone, you're watering a seed. Und jeden Handschlag, den du machst, dann bewässerst du einen Samen. Let's be encouraged tonight, all right? Und lasst uns heute Abend ermutigt sein. Let's celebrate the things that God celebrates. Und feiern wir die Sachen, die Gott feiert. We are here to bring people to Christ. Und wir sind hier, um Menschen zu Christus zu führen. Everybody's on the team. Und jeder ist Teil des Teams. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here for the first time. Vielleicht bist du hier heute zum ersten Mal. Or second time or third time. Oder zweites oder drittes Mal. And you've never received Christ into your life. Und du hast Christus noch nie in deinem Leben empfangen. You've never had an encounter with Jesus. Du hattest noch nie eine Begegnung mit Jesus. Jesus came to earth. Jesus kam auf die Erde. As the Lamb of God. Als das Lamm Gottes. To die on a cross. Am Kreuz zu sterben. To shed his blood. Um sein Blut auszugießen. To appease the righteousness of God. Um der Gerechtigkeit Gottes zu begegnen. So that we could receive eternal life. Damit wir ewiges Leben empfangen können. As a gift from God. Als Gabe Gottes. And it comes through a prayer. Und es kommt auf ein Gebet an. A prayer of faith. Ein Gebet des Glaubens. And maybe this is your night. Und vielleicht ist es heute deine Nacht. I want to pray for you. Ich möchte für dich beten. Pray with me. Bete für mich. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. But you have to speak it out. Aber du musst es aussprechen. Very quietly. Sehr leise. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. And come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Say those words. Sag diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Father, we pray as a church tonight. Vater, wir beten als Gemeinde zusammen heute Abend. Help us to celebrate. Hilf uns zu feiern. Those things that you celebrate. Die du feierst. The devil wants to discourage us. Der Teufel will uns entmutigen. But you want to encourage us. Aber du willst uns ermutigen. Through all that you do. Durch alles, was du tust. In our midst. In unserer Mitte. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.